Just, bist du da? Ja. Du hast geweint? Ich habe in der Küche meine Rechnung geschrieben und die Küche ist vor Rauch. Hier ist sie, mein Herr. Gib her. Ich hätte mir eher den Tod als meinen Abschied vermutet. Ich kann dich nicht länger brauchen. Was der Herr Major mir schuldig 3,5 Monate lohnt, im Monat 6 Taler macht 21 Taler. Seit dem 1. dieses an Kleinigkeiten ausgelegt, 1 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennige. Summa summarum 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennige. Gut. Und es ist billig, dass ich dir diesen laufenden Monat ganz bezahle. Die andere Seite, Herr Major. Noch mehr? Aus dem Herrn Major ich schuldig, an den Feldscher für mich bezahlt 25 Taler, für Wartung und Pflege während meiner Kur für mich bezahlt 39 Taler, meinem abgebrannten und geplünderten Vater auf meine Bitte vorgeschossen, ohne die 2 Beutepferde zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Taler, summa summarum 114 Taler. Davon abgezogen vorstehende 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennig. Bleibe dem Herrn Major schuldig. 91 Taler, 16 Groschen, 3 Pfennige. Kerl, du bist toll. Du bist mir nichts schuldig. Und ich will dich einem von meinen Bekannten empfehlen, bei dem du es besser haben sollst als bei mir. Ich bin Ihnen nichts schuldig. Und doch wollen Sie mich verstoßen. Weil ich dir nichts schuldig werden will. Doch. Nur darum? Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major. Ich bleibe bei Ihnen. Ich muss bei Ihnen bleiben. Und deine Hartnäckigkeit, dein Trotz, deine Rache? Machen Sie mich so schlimm, wie Sie wollen. Ich will darum doch nicht schlechter von mir denken als von meinem Hunde. Vorigen Winter ging ich in der Dämmerung an dem Kanale und hörte etwas winseln. Ich stieg herab und griff nach der Stimme. Und glaubte, ein Kind zu retten. Und zog einen Pudel aus dem Wasser. Auch gut, dachte ich. Der Pudel kam mir nach. Aber ich bin kein Liebhaber von Pudeln. Ich jagte ihn fort. Umsonst. Ich prügelte ihn von mir. Umsonst. Wo er mir zu nahe kam, stieß ich ihn mit dem Fuße. Noch hat er keinen Bissen Brot aus meiner Hand bekommen. Und doch bin ich der Einzige, den er hört und der ihn anrühren darf. Es ist ein hässlicher Pudel, aber ein gar zu guter Hund. Wenn er es länger treibt, so höre ich endlich auf, dem Pudeln gram zu sein. Just, wir bleiben beisammen. Ganz gewiss. Sie wollten sich ohne Bedienten behelfen? Sie vergessen ihre Blessuren und dass sie nur eines Armes mächtig sind. Sie können sich ja nicht allein ankleiden. Ich bin ihnen unentbehrlich und bin, ohne mich selbst zu rühmen, Herr Major, und bin ein Bedienter, der, wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, für seinen Herrn betteln und stehlen kann. Just, wir bleiben nicht beisammen. Schon gut.